Die Situationisten haben auf die Aufhebung des Proletariats hingedeutet gegenüber dem leninistischen Kosmos etwa, der gesagt hat, ja, die Arbeiterklasse, das Proletariat, das muss zur Macht kommen und dann richtet es alles. Sondern der erste Akt der Bewusstwerdung als Proletarisierte heißt, das ist unerträglich, wir müssen diese Proletarität aufheben. Und das geht eben nur von dem Zustand als Klasse aus. Und damit hängt dann die Diskussion zusammen, die vorhin aufgekommen ist, während deiner Darstellung mit den Glücksvorstellungen, wo ich denke, dass dass auch von Marx her schon die Frage sozusagen verkehrt rum gestellt ist. Erstens die Frage, wie verwirklicht sich das Proletariat? Das wurde jetzt sozusagen angedeutet, dass das dieser lange dialektische Weg einer Bewusstwerdung ist, die aber schon in den Kämpfen keimhaft da ist und dass es da um die Aufhebung geht. Und zweitens, dass Marx die Frage des Glücks so stellt, auch schon relativ frühzeitig, nämlich von der Entfremdung her, die durch die Lohnabhängigkeit und die kapitalistische Produktion gegeben ist. Sie sind beide entfremdet, Bourgeois und Proletarier sind beide entfremdet. Der Unterschied ist lediglich der, dass sich die Bourgeois in der Entfremdung wohlfühlen und diese Entfremdung als ihre Bestätigung erfahren, während die Proletarisierten diese Entfremdung als ihre Vernichtung erfahren, sich darin alles andere als wohlfühlen, sich als negiert erfahren und deswegen auch gegen diese Negierung negatorisch einfach sich verhalten müssen früher. Das hängt mit dieser Bedürfnislage, enorme radikale Bedürfnisse zusammen, die da unterdrückt werden und die danach drängen, eben diese Entfremdung aufzuheben. Und das sind wiederum Bewusstseinsmomente, die an diese Glücksvorstellungen geknüpft sind, die weit über diese bürgerliche Pursuit of Happiness hinausgehen, wo dann einerseits Pursuit of Happiness, also diese bürgerliche Vorstellung, die Adam Smith entwickelt hat zum Beispiel, die Marx kritisiert, einerseits als Opfer, ich muss nur tüchtig arbeiten, dann kann ich mir auch was leisten und so, und dann Arbeit an der Freizeit, das heißt, in der Freizeit kann ich dann meine Glücksvorstellung im Rahmen von Family, Weekend, Urlaub und so weiter auch irgendwie verwirklichen oder kann sogar Kapitalist werden. So. Beziehungsweise Faulheit, ja, bloße Ruhe, bloßer Stillstand. In diesem schlechten Dualismus muss die bürgerliche Glücksvorstellung auch der Proletarisierten hängen bleiben, während die kommunistisch-revolutionäre Glücksauffassung, die Situationisten so stark machen, darin besteht, dass das Gesellschaftsindividuum seine Entwicklung einfach erkämpfen muss. Es drängt danach, seine Entwicklung als Individuum, als Gesellschaftsindividuum zu erkämpfen. Und das hängt damit zusammen, dass es sich, wie Marx auch früh sozusagen die Situationisten von dem Marx aus dem Mund genommen haben, kein besonderes Unrecht erfährt, sondern das Proletariat erfährt das Unrecht, schlechthin an den Rand des Lebens gedrängt zu sein. Und das ist eine Grunderfahrung der Proletarität, an der die Situationisten ansetzen. Das ist diese Grunderfahrung, die Grundkondition des Missvergnügtseins, des Unzufriedenseins, irgendetwas stimmt nicht, selbst wenn ich mir einiges vielleicht leisten kann. Und diese Grunderfahrung der Entfremdung, von der aus dann eine Glücksvorstellung überhaupt erst sich entwickeln kann, nur revolutionär entwickeln kann, nie in den Verhältnissen, in Freizeit und Arbeitswelt und so weiter. Also nur als Rundumschlag nochmal, weil das war heute Abend eben Rundumschlag.